Achtung, zum Aufruf der 50 Generale spricht nun General der Artillerie von Seydlitz, ehemaliger kommandierender General des 51. Armeekorps bei Stalingrad, Präsident des Bundes Deutscher Offiziere, Vizepräsident des Nationalkomitees Freies Deutschland. Dass 50 Generale aus der Kriegsgefangenschaft heraus ihr eigenes Volk und ihre eigene Wehrmacht aufrufen, den Krieg einzustellen und die Waffen gegen die eigene Regierung zu wenden, ist sicherlich ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Völker. Wie konnte es so weit kommen? So wird zunächst jeder fragen, der diesen Aufruf hört. Handelte es sich um einen vaterländischen Krieg des deutschen Volkes, um einen gerechten Krieg, so kann kein Zweifel bestehen, dass ein solcher Aufruf niemals in Frage käme. Es handelt sich aber um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird, die gleichfalls völlig einmalig sind in der bisherigen Weltgeschichte. Wer in der Lage ist, dazu beizutragen, die Fortsetzung eines solchen Krieges zu verhindern, ist dazu nicht nur berechtigt, sondern vielmehr verpflichtet. Das haben wir klar erkannt. Und aus dieser inneren Verpflichtung heraus haben wir diesen Aufruf unterschrieben. Darüber hinaus aber ist dieser Raubkrieg längst verloren. Die längst gefallene Entscheidung hinausschieben wollen, bedeutet nur weitere Zerstörungen unersetzbarer Werte, weitere Hunderttausende blutiger Opfer. Dazu kommt noch, dass heute tatsächlich jeder weitere Tag Krieg den kommenden Frieden für uns nur verschlechtert. Das war eine weitere Veranlassung für diesen Aufruf. Der Zweck des Aufrufs aber ist, das deutsche Volk und die deutsche Wehrmacht aufzurütteln und ihnen erneut aufzuzeigen, dass sie sich zusammenschließen müssen gegen Hitler und dass sie auch die Waffen haben, Hitlers Regime zu stürzen. Ich bin sicher, dass diesem Aufruf der 50 Generale der Erfolg nicht versagt sein wird. Die Wahrheit bricht sich unaufhaltsam Bahn. Es sprach General der Artillerie von Seydlitz, Präsident des Bundes Deutscher Offiziere, Vizepräsident des Nationalkomitees Freies Deutschland.